Hallo, hallo, hallo. Hallo. Machen wir wieder weiter? Schön, wie ihr alle gern mit mir redet. Ich habe mich entschieden, ich werde mich jetzt klonen lassen, damit es leichter wird, weil damit auch alle anderen, die gerne mit mir reden wollen, reden können. Ich fühle mich sehr geehrt von euch. Die lieben Leute, die haben mir Kaffee gebracht da drüben. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, Kaffee um diese Uhrzeit, dann tanze ich durch bis Montag früh. Das geht. Meine Frau schüttelt den Kopf, meine Frau sagt, wow, von der Kathi, Kathi oder Kathi? Kathi, von der Kathi und von ihrem lieben Mann haben wir ein Schokoherz bekommen. Liebling, machen wir so, das Herz für mich, die Schoko für dich. Okay, ich habe jetzt eben die Bücher unterschrieben, mit Leuten geredet hier und ich mache das ja auch sehr gerne. Ich habe etwas nie gemocht, das habe ich mich immer gewehrt dagegen, gegen dieses christliche Superstar-Denken, weißt du. Und das ist ja, es ist einfach ekelig. Wir dürfen das nicht tun. Wir dürfen nicht Menschen auf die Bühne stellen. Ich stehe jetzt auch auf der Bühne, aber ihr wisst, was ich meine. Auf das Podest stellen, so sagt man. Wir dürfen Menschen nicht auf das Podest stellen. Da wirst du enttäuscht werden. Und ich lasse das nicht zu. Wenn ich merke, dass Leute mich versuchen, auf ein Podest zu stellen, dann laufe ich so schnell, wie ich kann. Und wenn ich nicht schnell genug laufen kann, dann drehe ich mich um und schaue in die Augen und sage, hör auf damit. Denn es hat doch keinen Sinn. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Wenn es nicht von ihm kommt und durch ihn gewirkt wird und zu ihm zurückgeht, was verlorene Zeit. Hat es überhaupt keinen Sinn. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich verwendet. Da bin ich ihm wirklich sehr, sehr dankbar und ich verstehe das auch. Ich habe mir sehr lange sehr schwer getan. Debbie hat mir da immer sehr viel geholfen. Ist gut, die Schokolade, Liebling? Ist gut. Du strahlst plötzlich so. Nein, danke, die gehört dir. Ja, iss die ganze. Lass es dir gut gehen. Sei doch glücklich. Ja, aber iss die Schokolade, das obere, das ist so schön geschrieben. Hast du ein Foto gemacht davon? Mach Foto noch vorher schnell. Das ist doch so nett. Die liebe Kathi hat mir einen Brief geschrieben, bis nach Brasilien geschickt. Und ich habe den Brief aufgemacht. Du hast dir gar keine Ahnung, was du mit mir getan hast. Ich habe geheult, geheult, geheult, bis mir der Kopf weh getan hat. Ich habe so geheult. Ich habe den Brief Daniel vorgelesen, übersetzt auf Portugiesisch. Weißt du, warum ich so geheult habe? Ich habe gesagt, Jesus, da gibt es eine Dame, die über 80 ist und ihr Leben wurde so gewaltig berührt von dir und du durftest mich dazu verwenden. Wie geht denn so etwas? Ich war so bewegt, weißt du, so bewegt von deinen Zeilen, was Jesus in eurem Leben getan hat. So bewegt. Das hat mich tief berührt. Ich habe sofort Debbie auch vorgelesen, sie liest ja selbst, sie kann ja gut Deutsch. Ich habe gesagt, schau, liest dir diesen Brief. Ich habe ihn an meine Mitarbeiter übersetzt, hat mich sehr berührt. Gott ist so, so, so gut. Und danke für die Schoko für meine Frau. Es ist so schön, meine Frau so glücklich zu sehen. Ja, wenn ich da hier so hart arbeite, da, wisst ihr, 3 Tage da, von jedem werde ich eingenommen, was ich ja sehr gerne mag. Aber dann auch zu sehen, wie meine Frau auch glücklich ist, weil sie Schokolade hat, das tut schon einem Ehemann, tut das schon sehr gut. Letztes Jahr bekamen wir so viel Schokolade, als wir hier waren, und dann brachte ich zurück nach Hause und dann machten wir eine Reise per Auto hinauf in den Nordosten Brasiliens, um unsere Waisenhäuser zu besuchen und auch, also verrückt, die Straßen sind ganz was anderes, das kennst du bestimmt von Afrika. Und ja, also da kannst du, wenn es finster wird, musst du aufhören zu fahren, weil du nie weißt, ob da irgendwo noch ein Krater ist, in den du hineinfällst mit dem Auto. Also absurd, wirklich absurd. Aber wir wollten mit dem Auto hinauffahren, wir sind da gefahren, ich weiß nicht, 10.000, 11.000 Kilometer, glaube ich, innerhalb ein paar Wochen, 2,5 Wochen oder so. Und eben Waisenhäuser zu besuchen, schauen, wo wir die nächsten Waisenhäuser bauen und so fort. Und wir sitzen da im Auto und Debbie hat die Fahrzeuge in dem Auto mit mir, also nicht, wenn ich fahre, aber sie ist gerne mit dem Auto mit mir. Und lieber wäre, es würde jemand anders fahren, aber sie toleriert es auch, wenn ich fahre. Meine Enkel fahren so schnell und ich sitze da halt drinnen mit und die fahren nicht langsamer, als ich das will. Auf jeden Fall. Und sie packte ihn immer ein. Sie nahm so eine große, so eine Kühltruhe, so eine, wisst ihr, so Camping-Kühltruhe. Und die war voll gepackt mit Schokolade. Eine mit Trinken und eine mit Schokolade und eine mit Essen. Ja, so lebt die liebe Debbie. Darum ist sie so glücklich. Und wir fuhren da dahin und dann plötzlich aß sie diese Schokolade. Und dann sagte sie zu mir, probier die Schoko. Und ich sagte, nein, ich mag das nicht. Probier die Schoko. Und dann gab sie mir eine Schoko her und das war noch dazu weiße Schoko. Und ich sage, ja, weiße Schoko mag ich ja überhaupt nicht. Weiß und Schokolade, die zwei Worte passen ja gar nicht zusammen. Die Kakaobohnen sind braun. Wie kann man eine Schokolade weiß machen? Was geschieht mit der, bis sie mal weiß wird? Das mag ich gar nicht. Und sie sagte, nein, probier sie. Und ich probierte die Schokolade und ich sagte, um Himmels Willen, wer erzeugt so ein Kunstwerk? Und dann haben wir herausgefunden, Lederach. Wir sollten diesen Video an Herrn Lederach schicken, da müsste ich jetzt eigentlich Prozente bekommen. Einen Discount bei Lederach. Aber auf jeden Fall, ich habe noch nie in meinem Leben von Lederach gehört. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt im Internet, weißt du, was ist Lederach? Und dann habe ich herausgefunden, dass die ihr Goldmedaillen gewonnen haben mit ihrer Schoko. Und seitdem bin ich etwas im Zweifel. Liebt Debbie Lederach mehr oder mich? Also wenn sie wählen müsste jetzt wieder Lederach und mich, würde sie vielleicht sagen, dich hatte ich schon 36 Jahre, Lederach erst ein Jahr. Gib mir mal ein bisschen Zeit mit Lederach. Ich hoffe, ihr versteht Spaß. Sie liebt mich natürlich fast so wie Lederach. Okay, machen wir weiter. Heute Nachmittag möchte ich über etwas ganz anderes reden. Ganz einen anderen Kurswechsel machen wir jetzt. Und zwar, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit dem Thema Gemeinde. Was ist Gemeinde wirklich? Was ist der Sinn der Gemeinde? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Wie schaut Gemeinde aus? Wie soll Gemeinde funktionieren? Was wir im Großen und Ganzen unter Gemeinde verstehen, verstehen wir ja, und das sage ich mal so ganz wertfrei, verstehen wir ja viel mehr von unserer Erfahrung als von der Bibel her. Denn wenn ich dich fragen würde, ich könnte jetzt euch alles sehr, sehr schockieren, das möchte ich nicht tun, denn es ist ja erst Samstagnachmittag, das lasse ich am Sonntag kurz vor dem Nachhausegehen, der letzten halben Stunde, denn dann bin ich weg über die Berge nach Deutschland und dann könnt ihr dann den Rest hier alleine für euch verarbeiten. Aber heute werde ich noch ganz brav sein, zumindest werde ich das versuchen. Aber ich könnte dir viele Dinge sagen oder ich könnte etwas tun. Ich könnte eine Flipchart hier herstellen und dann könnte ich sagen, komm raus und schreib mir ein Wort drauf, was für dich, wenn du an Gemeinde denkst. Was ist das Erste, was dir in deine Gedanken kommt. Und ich habe das mehrmals schon gemacht. Und ich muss dir sagen, jedes Mal wurden da Worte raufgeschrieben, die eigentlich vom Neuen Testament her nicht wirklich was mit Gemeinde zu tun haben. Die einfach von Menschen übernommenen Traditionen geworden sind, die sich so entwickelt haben. Traditionen sind ja nicht unbedingt schlecht. Es gibt ja gute Traditionen, aber es gibt ja Traditionen, die nicht so gut sind. Da gibt es ja grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Aber was für mich wichtig geworden ist, ist etwas Folgendes. Und zwar im Jahr 2014 kam ich in Brasilien an und dann gab der Herr mir ein prophetisches Wort, das zu diesem Augenblick spezifisch war für Brasilien. Ich konnte Brasilien damals noch nicht. Ich kam im März, kamen wir an. Und wir gingen nur nach Brasilien, weil Gott gesagt hat, geht nach Brasilien. Da war keine Missionsgesellschaft, da war kein Mensch, da war kein Geld, da hat uns niemand geschickt, da hat uns niemand gesagt, wir geben dir Unterstützung. Gott hat gesagt, geh nach Brasilien. Ich lag am Boden einmal und habe geheult in seiner Gegenwart. Und er sagte zu mir, Reinhard, kannst du dich erinnern, als du mir versprochen hast, du wirst alles tun, worum ich dich bitten werde, egal was es dich kostet. Und ich war ein Junge von 8 Jahren und ich kannte mich erinnern. Ich sagte, ja, Herr. Und dann sagte der Herr, erzähl das heute noch. Und ich sagte, ja. Er hat gesagt, dann geh nach Brasilien. Ich stand auf, ich rief meine Frau an oder schickte ihr eine Message damals und sagte, Liebling, Koffer packen wir, wandern aus nach Brasilien. Und ich habe Gott sei Dank eine Frau, die verrückt genug ist, dass sie sagt, naja, wenn Gott das zu dir gesagt hat, dann machen wir es halt. Also wenn die Debbie weiß, ich spüre was im Bauch, dann macht sie das. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und wir gingen nach Brasilien. Wir hatten keine Ahnung, wohin. Wir kannten die Sprache nicht. Wir wussten auch nicht, was wir dort machen würden. Wir hatten wirklich keine Ahnung. Wir haben einfach gesagt, okay, wir gehen nach Brasilien. Zurückblickend ist erstaunlich, wie unsere Reise gegangen ist, wie der Herr alles arrangiert hat. Also wirklich einfach vorbereitet. War wunderbar. Und dann im Jahr 2014, März, kamen wir am 12. März. Und im Mai, circa 2 Monate später, predigte ich bei einer Konferenz. Ich kannte weder das Land noch die Situation. Ich wusste eigentlich nicht wirklich was über dieses Land. Und in diesem prophetischen Wort über Brasilien gab der Herr mir Folgendes. Er sagt, Brasilien wird 4-mal erschüttert werden. Die erste Erschütterung wird kommen, indem die Korruption, die Wirtschaft. Ah, nein, genau. Danke. Siehst du, wie ich dich brauche? Die erste Erschütterung wird kommen bei der WM. Gott wird die WM verwenden, um Brasilien zu erschüttern. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, als Brasilien, die WM war ja 1 Monat darauf, hat sie begonnen in Brasilien, 1 Monat drauf. Und war, Brasilien ist eine fußballverrückte Nation. Und als Brasilien von der eigenen Heim-WM ausgeschieden ist, weil Deutschland sie 1-7 schlug, da haben sich Leute sogar das Leben genommen. Da waren Leute, die sind auf der Straße, die haben Fahnen, die haben Flaggen, brasilianische Flaggen zerrissen. Da sahen wir erwachsene Männer, die heulend durch die Straßen ließen. Das ging wie ein Schock durch dieses Land. Also war verrückt, wie ein Schock. Und dann hatte der Herr weiter gesagt, erstens wird erschüttert werden bei der Fußball-WM, zweitens wird erschüttert werden, die Wirtschaft wird erschüttert werden, drittens wird erschüttert werden, die politische Welt und dann wird die Gemeinde erschüttert werden. Und dann haben wir Folgendes erlebt, nach dieser Krise mit der Fußball-WM, dann kam die Wirtschaft. Als wir rüberkamen, so mehr oder weniger um diese Zeit, da war ein brasilianischer Herr, der war in etwa 2 Dollar. Ein Dollar war 2 brasilianische Reais. Heute ist 1 Dollar 5,2 brasilianische Reais. Die Wirtschaft wurde erschüttert. Es ist Inflation seit Jahren in Brasilien. Es ist Chaos. Und dann das nächste Teil des prophetischen Wortes war, die politische Welt wird erschüttert werden. Und da haben mir alle meine Freunde gesagt, Reinhard, wir glauben, dass du Prophet bist, aber dieses Mal hast du dich geirrt. Es ist unmöglich. In Brasilien sitzt die Korruption so tief in der Kultur des Landes, dass die Politiker können machen, was sie wollen. Die haben eigene Gesetze, die können wirklich machen, was sie wollen. Und da haben mir meine Freunde gesagt, Reinhard, das kann in Brasilien gar nicht geschehen. Und dann kam, was in Brasilien genannt wird, Lavo Jato. Und dann gingen Dutzende höchstrangige Politiker ins Gefängnis und sogar die Präsidentin wurde impeached, wie heißt das auf Deutsch? Enthoben. Auch die Präsidentin wurde des Amts enthoben. Und die politische Welt wurde erschüttert. Und dann kam die Gemeinde dran. Plötzlich Pastoren kamen ins Gefängnis. Da kam Sachenhof hoch, die furchtbar waren. Heute sagt man, dass in Brasilien die Christen, die nirgends in irgendeine Gemeinde hingehen, in der Mehrzahl sind gegenüber den Christen, die noch in eine Gemeinde gehen. Da ging eine Erschütterung durch das Land Brasilien und dann habe ich große Mühe gehabt. Ich habe gesagt, Herr, wie kann die Gemeinde erschüttert werden? Und da hast du dann noch etwas damit zu tun. Du liebst doch deine Gemeinde. Sie ist doch deine Braut. Du liebst ja die Gemeinde über alles. Ich will das nicht prophezeien. Auf keinen Fall. Und dann sagte der Herr zu mir Folgendes. Reinhard, die Gemeinde ist voll von menschlicher Kraft, aber mangelt meine Kraft und ich werde nicht länger zusehen. Und die Gemeinde wird so erschüttert werden, dass es keine menschliche Kraft mehr bestehen wird und kein menschliches Werk mehr sein wird, sondern es wird mein Werk sein und meine Kraft wird sichtbar werden in der Gemeinde. Und wisst ihr, das sehe ich heute weltweit. Ich sehe auf der ganzen Welt, wo Gemeinden erschüttert werden. Am Anfang, ich habe mir wirklich sehr, sehr schwer getan. Ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, ich liebe die Leute, ich liebe die Leute, ich liebe die Gemeinde. Aber dann habe ich gemerkt, wie ich muss einfach einen Schritt zurück machen und ich muss sagen, Herr, wenn du deine Gemeinde baust, dann lass sie auch in deinen Händen. Wenn du das Haupt der Gemeinde bist, dann musst du es auch sein dürfen. Und da darf kein menschliches Haupt sein, die Hauptschaft über die Gemeinde ausübt. Und dann habe ich begonnen, mich sehr, sehr viel zu befassen. Was ist eigentlich Gemeinde wirklich? Und wisst ihr, und ich sehe heute jetzt nicht so sehr mit meinen natürlichen Augen. Ich spreche jetzt, wenn ich oft drehe, ich sehe, dann glauben Leute, ich sehe das. Aber die Sachen, die ich mit meinem Geist sehe, die sind für mich realer als euch, die ich hier vor euch mit meinen Augen sehe. Und wenn ich Dinge mal gesehen habe im Geist, dann sind sie für mich eine Realität. Das ist für mich so, als ob ich es tatsächlich körperlich gesehen habe. Und ich sehe mit meinem inneren Auge eine Gemeinde, die Jesus Christus selbst baut und die ihn ausdrückt. Nicht eine Gemeinde, wo es um irgendein eigenes menschliches Werk mehr geht, sondern Menschen, die so hungrig sind, Jesus alleine nachzufolgen, damit das Lamm, welches geschlachtet wurde, auch den Lohn bekommt, für das er sein Leben hingab. Und ich sehe mitten in dieser Erschütterung, die wir überall um uns herum sehen, wo Strukturen erschüttert werden, wo menschliche Werke erschüttert werden, wo Menschen kämpfen müssen, um das aufrecht zu erhalten, was sie sich aufgebaut haben und es unter ihren Händen zerbröselt. Mitten unter dem sehe ich, wie ein Phönix von der Asche aufsteht, eine wahre Gemeinde Jesus Christus aufsteht, die so lebt, dass sie ihn gut repräsentiert. Und das ist etwas, was in meinem Herzen so stark drinnen brennt. Wisst ihr, wenn du ins Herz Gottes hineinschauen könntest, du würdest Menschen sehen. Sag mir, was für Gott wichtig ist als Menschen. Sag mir mal, nichts. Absolut nichts. Und wenn wir mal verstanden haben, eine Struktur, die muss dem dienen, damit das Leben Jesus sich ausdrücken kann und nicht aus irgendeinem anderen Grund, dann ist plötzlich die Struktur gar nicht mehr das Wichtige. Das Wichtigste ist, kann das Leben Jesus hier fließen? Kann die Liebe unseres Herrn hier erlebt werden unter uns? Und da sehe ich, dass Gott so wunderbare Dinge tut, dass mitten in dieser Erschütterung, dass da etwas geschieht, ein übernatürliches Zusammenfügen. Der Herr fügte hinzu täglich zur Gemeinde, die errettet wurden. Er fügte hinzu. Und wisst ihr, und ich sehe, wie der Herr dabei ist, wieder zusammenzufügen, hinzuzufügen, zu Verbindungen zu schaffen, die einfach göttlich sind und nicht menschliches Werk sind. Und ich habe in mir drinnen so eine Ablehnung, wenn wir versuchen, Menschenwerke aufzubauen und wir nicht Jesus bauen lassen. Und wisst ihr, ich hab meinen Mitarbeitern gesagt, Brazilian Kids Care hat niemals begonnen, weil ich wollte eine Missionsgesellschaft gründen und ich wollte ein Kinderwerk gründen. Brazilian Kids Care hat begonnen im Herz meines geliebten Herrn. Und wenn es nicht so bleibt, sperre ich es lieber zu. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, wenn Brazilian Kids Care nicht das Werk des Herrn ist, sperre ich es lieber morgen zu. Soll Gott jemand anders hervorholen, der diese Kinder von den Straßen Brasiliens rettet. Der braucht mich hier gar nicht dazu. Da gibt es viele andere Menschen. Die wären vielleicht sogar fähiger, als ich es wäre. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, die wahre Gemeinde Jesus Christus hat nichts zu tun mit Organisation, sondern es ist ein lebendiger Organismus, durch den Jesus Christus selbst sich ausdrücken kann, wo er das Haupt alleine ist. Und als der Herr zu mir gesprochen hat vor einigen Jahren, da habe ich gezögert, das auch öffentlich mitzuteilen. Als der Herr zu mir gesagt hat, Rainer, der Geist des Antichristen muss weg aus meiner Gemeinde. Da habe ich gesagt, Geist des Antichristen, im Himmels Willen, sowas kann man doch nicht sagen. In der Gemeinde noch dazu. Und ich habe dann begonnen, mit dem Herrn darüber zu reden. Und wisst ihr, das Wort Anti im Griechischen bedeutet ja nicht nur gegen, es bedeutet auch anstelle von. Der Antichrist, der kommt ja nicht als Gegner von Jesus anfänglich, er kommt ja anstelle von Jesus. Er kommt dir, um Frieden zu bringen. Er kommt dir, um Lösung zu bringen. Er kommt dir, weil er sagte, ich bin die Lösung eures Problems. Er nimmt den Platz an von Jesus Christus. Und erst dann zeigt er sein wahres Gesicht. Und als ich den Herrn fragte, aber Herr, ein Geist des Antichrist in der Gemeinde, wo gibt's denn sowas? Und da hat er mir Folgendes gesagt, Reinhard, es darf keinen geben, der zwischen mir und meinen Kindern steht, außer einer, Jesus Christus. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott, dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und in dem Augenblick, wo irgendeine Person, egal wie die sich nennt, Leiter, Pastor, Apostel, Prophet, Gesalbter, egal, in dem Augenblick, wo eine Person den Platz nimmt zwischen Gott und dem Menschen, agiert der im Geist des Antichristen. Und als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, und jetzt werde ich noch härter daran abhängen, abarbeiten, noch härter daran arbeiten, um die Menschen abhängig zu machen von unserem geliebten Jesus. Denn er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist derjenige, den wir folgen müssen. Er ist derjenige, dem wir gehorchen müssen. Niemand hat sich diesen Platz verdient, nur Jesus Christus selbst. Und ich sehe, wie der Herr so wunderbares Werk schafft, nicht nur in Brasilien, sondern auch in den Ländern, in denen ich Kontakt habe. Wir haben in unserer Mentoring, da dürfen wir Leuten dienen aus 6 Kontinenten. Eine Frau aus Sri Lanka, die hat mir geschrieben, die hat gesagt, Reinhard, wenn ich dich nicht kennengelernt hatte und nicht am Mentoring teilgenommen hatte, ich weiß, ich wäre heute tot. Sri Lanka ist in einem Aufbruch, das habt ihr vielleicht mitbekommen, eine von euch, das ist Chaos. Und diese Frau, die betet jetzt mit anderen Leuten mitten im größten Chaos. Und wisst ihr, ich sehe, wie Jesus wirklich diese Gemeinde baut, wie er sie zurüstet. Eine Gemeinde, wo er das Haupt ist, eine Gemeinde, wo es nicht Kontrolle gibt, sondern freiwillige Unterordnung, wo wir dem Lamm Gottes folgen dürfen und wo wir lernen dürfen einfach, dass er immer das Alpha und das Omega ist. Der Anfang und das Ende. Ich kann mich erinnern, ich stand im Jahr 2019 im Dezember auf der Bühne einer größeren Gemeinde in Brasilien und in Sao Paulo. Wir lebten damals noch nicht in Sao Paulo. Das war Anfang Dezember, die erste Dezemberwoche in 2019. Und mitten in der Predigt plötzlich der Geist Gottes gab mir diese starke prophetische Sicht von 2020. Und ich sah, wie die Gottesdienste zusperren werden. Ich sah, wie Gemeinden ihre Türen schließen werden. Und ich versuchte das alles, was mache ich, was sage ich, was ist da vom Heiligen Geist, was soll ich weitergeben? Und ich begann dann, das auch prophetisch dort zu deklarieren. Und Daniel an meiner Seite, der mich übersetzt hat, der blickte mich an und sagte, bist du sicher, dass du das Gemeinden werden zusperren? Und du predigst in einer Gemeinde hier jetzt? Und wisst ihr, und dann haben Leute viele Fragen gestellt. Ein paar Monate drauf hat die Regierung in der ganzen Welt die Gemeinden zugesperrt. Alles wurde zugesperrt. Und wisst ihr, und ich sehe so mit meinem prophetischen Auge, sehe ich eine Erschütterung in der Gemeinde, aber mitten in der Erschütterung eine reine, heilige Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel. Und das kann nur Jesus machen. Das kann kein Pastor machen, das kann kein Apostel machen, das kann kein Prophet machen. Du kannst den besten Gemeindegründer dieser Welt hierher bringen, der kriegt die Gemeinde nicht ohne Fleck und Runzel hin. Das schafft er gar nicht. Das geht auch gar nicht. Aber er schafft's. Er schafft's. Er rüstet sich eine reine, heilige Braut zu. die dasteht und ihn wirklich gut repräsentiert. Und das gibt mir Hoffnung und Mut und Zuversicht und Freude in meinem Herzen, zu wissen, dass wir teilhaben dürfen an dem, was unser geliebter Herr Jesus tut, nämlich seine Gemeinde zu bauen. Und hör zu, Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und dann sagt er weiter, die Pforten der Hölle, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jetzt habe ich eine Frage, die ich nicht von euch beantwortet bekommen möchte. Die schmeiße ich mal so in den Raum und dann könnt ihr morgen nachts, wenn ihr nicht schlafen könnt, darüber nachgrübeln. Wenn ein kleiner Virus, den wir Coronavirus nennen, die Gemeinde zusperren kann, aber Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden, dann habe ich folgende Frage. Ist der Virus stärker als die Pforten der Hölle? Oder ist das, was zugesperrt wurde, nicht die Gemeinde gewesen? Ich will keine Antwort. Ich stelle nur mal eine Frage in den Raum. Das ist mir doch gestattet. Denk mal drüber nach. Heute leben wir Chaos im Iran. Ich habe eine Freundin, sehr, sehr gute Freundin, war eine unserer engsten Freundinnen von Debbie und mir. Eine Frau, die aus dem Iran flüchten musste wegen Verfolgung, sonst hätten sie und ihre zwei Kinder, zwei Töchter getötet und sie flüchtete. Sie endete in einem Flüchtlingsheim in Österreich, als wir noch dort lebten. Dann kam sie in unsere Gemeinde, hat sich bekehrt und wurde eine unserer besten Freundinnen. Und sie schickte mir letzte Woche eine Nachricht und sagte, Reinhard, es ist furchtbar, was zugeht in meinem Land, in Iran. Die töten die Leute, die etwas sagen gegen das Regime. Und niemand in der Welt sagt etwas dagegen. Weil die sind nicht blondhaarig, haben nicht blaue Augen und kommen nicht aus der Ukraine. Und wisst ihr, ich spürte ihren Schmerz. Ich spürte ihren Schmerz. Da werden Dutzende Menschen umgebracht, weil sie rebellieren. Und ja, das gehört halt dazu. Aber wisst ihr, dann habe ich darüber nachgedacht. Ich wusste auch gar nicht, was ich ihr sagen sollte. Logisch, das ist jetzt ihr Volk, ihre Leute, ihre Eltern wohnen dort. Aber wisst ihr, wenn du ein bisschen nachforschen wirst, dann wirst du Folgendes sehen. In dem Land, wo heute so hart regiert ist, ist die Gemeinde, die am schnellsten wächst. Habt ihr das gewusst? Die schnellst wechselndste Gemeinde heute ist im Iran. Versteckt, im Untergrund, verfolgt. Wenn der sich bekehrt, der weiß, morgen ist mein Kopf vielleicht weg. Wenn die Jesus, sich für Jesus entscheiden, die entscheiden sich wirklich für Jesus. Denn dort entscheidet sich keiner, weil er halt in eine Kirche gehen will und in einen Gottesdienst gehen will, weil da kriegt er ein bisschen einen Segen mit vom Pastor. Das ist ihm sein Leben nicht wert. Sondern die Leute, die sich dort bekehren, die folgen dem Lamm nach und sind auch bereit, ihr Leben niederzulegen. Und wisst ihr, und es geschieht so viel auf der ganzen Welt, was wir heute gar nicht wissen, weil die Medien, die reden ja kein Wort darüber. Da ist ein unwahrscheinliches Wirken Gottes im Gange unter vielen muslimischen Völkern. Wo Moslems Begegnungen haben mit Gott, wo ihnen Jesus erscheint im Traum. Und wisst ihr, und wir können sehr leicht, wenn wir hier in unserem Leben stehen und wir schauen nur auf unsere Problemchen, schauen nur auf unser kleines Leben mit den kleinen Problemchen, da sehen wir ja gar nicht, was alles um uns geschieht. Und darum, mein lieber Freund, hör zu. Ich gebe dir mal einen guten Rat, der sehr, sehr, sehr viel wert ist. Hör auf dich und auf deine Problemchen zu starren. Hör doch endlich auf damit. In meinem Herzseminar sage ich immer Folgendes. In dem Augenblick, wo du Christ geworden bist, bist du kein Opfer mehr. Für einen Christen gibt es nur einen, der Opfer ist. Und das wurde bereits vor 2000 Jahren geschlachtet. Seitdem gibt es keine Opfer mehr, nur mehr Überwinder. Und wenn du nicht aufhörst, in einer Opferrolle zu leben, mein Vater, meine Großmutter, mein Onkel, meine Vergangenheit, meine Kindheit, meine, dann kannst du nicht das erleben, was Gott für dich bereits bereitet hat. Kannst du nicht. Knall doch mal die Tür zu deiner Vergangenheit zu, lerne zu vergeben von ganzem Herzen. Und wenn du das wirklich möchtest und nicht schaffst, ich bezahle mein eigenes Buch für dich und schenke es dir, das erste Buch, das ich geschrieben habe, die Kraft zu vergeben. lass doch endlich los und sei dir bewusst, dass du dazu bestimmt bist, Teil der wahren Gemeinde Jesu Christus zu sein, die nicht selbst Nabel gafft, sondern die auf ihn blickt. Jesus Christus, unser Erlöser, unser Herr und das Haupt der wahren Gemeinde. Und wisst ihr, und wenn wir anfangen wegzuschauen von uns selbst und das größere Bild zu sehen, dann werden wir plötzlich sehen, wow, der Herr tut dir geniale Dinge auf der ganzen Welt, auch in der Schweiz. Denken mal, ihr seid hier, ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht, nur ein bisschen von Bildschirmen habt ihr mich gesehen, aber Leute kommen überall her und sitzen hier stundenlang und hören einen kleinen Österreich zu, wo hätte es so etwas je gegeben? Wenn das, denke mal wirklich daran, wenn das nicht das Wirken Gottes ist, eine Dame mit 84 Jahren hat die Demut von einem Österreicher zu lernen, der so viel Mist in seinem Leben gemacht hat. Wenn das nicht die Gnade Gottes ist, was ist es dann? Wir haben einen Bruder in unserer Mentoring, jetzt weiß ich nicht, wo er sitzt, der hat da früher geredet, der stellt immer die Fragen, wo bist du denn? Du hast mich über Reini gefragt. Wo bist du? Heb mal deine Hand. Ist er nicht hier? Und wisst ihr, und der kommt immer so und stellt wissbegierige Fragen, will mehr lernen. Und dann frage ich ihn mal, wie alt er ist. Da ist der über 80, der könnte mein Vater sein. Da ist der länger Christ, glaube ich, als ich auf dieser Welt bin. Und er sitzt und will lernen von mir. Und ich sitze da drin, ich sage, ja Gott, was tust du denn? Wie kann so etwas geschehen? Was heute auf der Welt geschieht, ist genial, meine lieben Freunde. Der Herr fügt Menschen zusammen, der Herr baut seine Gemeinde, der Herr tut Dinge, von denen wir geträumt haben, ich zumindest, jahrzehntelang geträumt haben. Und jetzt sehen wir, wie Jesus ähnlich dran ist, sein Werk zu bauen und seine Gemeinde zu bauen. Und da müssen wir eins lernen, ihm ja nicht im Weg stehen. Da müssen wir lernen. Seit 2 oder 3 Jahren sagt der Herr zu mir ständig, loslassen, Reinhard, loslassen, loslassen, Reinhard, loslassen, loslassen, Reinhard, loslassen. Und wie schwer fällt es uns doch loszulassen. Wie sind wir so verkrampft, halten wir fest an den Dingen, die wir uns aufgebaut haben und wo wir unsere Sicherheit haben und wo wir glauben, jetzt habe ich es erkannt und jetzt habe ich es geschaffen und das ist meine Erkenntnis und meine Offenbarung. Um Himmels Willen, 2001 hat der Herr zu mir gesagt, von dem Bibelvers in 1. Korinther 13, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wisst ihr, seit diesem Augenblick ist mir klar, egal wie tief und wie groß ich denke, meine Erkenntnis ist, es ist nur ein Stückwerk. Es ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und wenn wir lernen, so wie Jesus zu seinen eigenen Jüngern auch gesagt hat, als die in Johannes 4 am Jakobsbrunnen saßen und alle waren hungrig und Jesus schickt sie in die Stadt, um einkaufen zu gehen und sie kommen zurück und sie waren erstaunt, weil er mit einer Frau sprach. Nicht nur einer Frau, ein Jude durfte das ja gar nicht. Das war ja in dieser Kultur, war ja das völlig absurd. Mit einer Frau und mit einer Samariterin. Und dann haben sie sich gewundert, wer hat ihm zu essen gegeben? Er will nichts mehr zu essen. Soeben sagt er noch, hey, geht essen und ich bin hungrig, jetzt kommen wir mit Essen, jetzt will er nichts mehr. Was ist los mit dem? Und dann machte Jesus diese geniale Aussage und er sagte, hebt eure Augen auf. Er sagte, ihr sagt, es sind noch 4 Monate zur Ernte. Ich aber sage euch, die Ernte ist weiß und ist reif. Und wisst ihr, und als ich mal erkannt habe und gesehen habe, dass es immer 2 Sichtpunkte gibt, meine und seine. Und wenn ich nicht lerne, mit gehobenen Augen durchs Leben zu gehen, dann sehe ich immer nur meine kleine Sichtweise. Ich sehe schwierige Schweiz, ich sehe Menschen, die verschlossen sind, ich sehe Gemeinden, dann sehe ich alles Mögliche. Gemeinden, die erschüttert werden, Probleme, Not, Regierung, Krisen. Wir müssen ähnlich aufhören, so durch das Leben zu gehen. Wir müssen ähnlich erkennen, nicht so zu sein wie die Jünger. Ah ja, was ist da los? Er hat Hunger gehabt, jetzt hat er keinen Hunger. Jetzt ist er mit einer Frau, irgendwas passt da nicht. Und Jesus sagte, bitte heb doch die Augen auf und schau mal drüber hinweg über deine Umstände. Du sagst 4 Monate, ich sag jetzt. Und wenn wir mal verstanden haben, dass sein Sichtpunkt immer der richtige ist und unserer, wenn er nicht mit seinem übereinstimmt, nicht der richtige ist, dann wollen wir von tiefstem Herzen haben wir diesen Schrei: Jesus, ich will nicht mehr so sehen, wie ich sehe. Ich will so sehen, wie du siehst. Ich will lernen, alles von deinem Blickwinkel zu sehen. Ich will lernen, alles so zu sehen, wie du es siehst. Und ich will die Gemeinde so sehen, wie du siehst, die Umstände so sehen, wie du siehst, jede Situation so sehen, wie du siehst. Denn dein Blickwinkel ist der richtige und meiner ist der falsche. Und ich werde euch sagen, ihr werdet an diese Worte noch denken. Die Zeiten, die auf uns zukommen, die sind Zeiten, wo, wenn wir nicht vorbereitet sind, dann werden wir es, viele von uns, schwer haben oder vielleicht auch gar nicht schaffen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns wirklich vorzubereiten. Vorzubereiten, dass egal was auf uns zukommt, wir können mit erhobenem Haupt durch alles hindurchgehen, weil die schwierigste Zeit ist unsere größte Gelegenheit. Und die schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, ist die Gemeinde für die, ist die Zeit für die wahre Gemeinde, wo die wahre Gemeinde leuchten kann und Jesus Christus ausdrücken kann. Ich habe mir hier aufgeschrieben in meinen Unterlagen. Wir haben Gemeinde einen Ort gemacht mit Gebäude und Programmen. Aber in Realität ist die Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die in Intimität zueinander gewachsen sind, in vollkommener Liebe wandeln, wo Jesus Christus das Haupt sich ausdrücken kann durch sie. Das ist Gemeinde. Und diese Gemeinde baut unser geliebter Jesus. Und ich habe mir die Arbeit gemacht, die Mühe gemacht, das Neue Testament und genauso die Kirchengeschichte durchzustudieren, was wahrhaft eine Gemeinde ist und wie sie sich auch ausdrücken soll. Und da habe ich etwas Interessantes gefunden. Die Bibel gibt ja eine ganze Anzahl von verschiedenen, wie sagt man das auf Deutsch, Allegories, Bilder, genau, danke schön. Bilder, also die Bibel sagt, die Gemeinde ist Familie, die Gemeinde ist das Ackerfeld, die Gemeinde ist der Leib, die Gemeinde ist der Tempel. Aber ich habe etwas Interessantes gefunden in meinem Studium im Neuen Testament, über was die Gemeinde eigentlich wirklich auszeichnet oder was sind die Eigenschaften einer wirklich Gemeinde und wie sie sich ausdrücken soll. Und da habe ich ein Wort gefunden im Griechischen und dieses Wort habe ich 94 Mal gefunden im Griechischen im Neuen Testament. Und ich habe es heute noch einmal nachgezählt, es ist wirklich 94 Mal im Neuen Testament. Und das griechische Wort schreibt aus perfekt, wie Gemeinde sich ausdrücken soll. Und das ist das griechische Wort allelon. A-L-L-E-L-O-N. Tut jetzt für euch nichts. Spielt nicht zur Sache. Ich werde euch das zeigen und an vielen Bibelstellen heute Nachmittag zeigen. Und das griechische Wort allelon, das wird ausgedrückt in unserer deutschen Sprache durch einander, füreinander, miteinander. So, das ist im Grunde genommen der Sinn, worum es geht. Und Jesus hat dieses Wort in einer einzigen Aussage dreimal verwendet. Dasselbe Wort. Schau mal, was Jesus gesagt hat in Johannes 13, Vers 34. Kennt bestimmt jeder Christ. Müsst ihr eigentlich kennen, kurz nachdem er sich bekehrt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Hier das Wort für einander ist das griechische Wort allelon. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wieder das griechische Wort allelon. Und dann der nächste Vers, bitte, Vers 35. Darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Wort untereinander ist wieder dasselbe griechische Wort allelon. Und Jesus hat im Grunde genommen, ein Freund von mir hat so gesagt, Jesus hat uns 613 Gebote weggenommen und uns eins gegeben und das eine schaffen wir nicht zu leben. Jesus hat gesagt, hey, ein neues, ich mache es ganz leicht. Denke mal, die Juden, die mussten ja 613 Gebote befolgen. Das war ja, da waren 10 Gebote plus 603, ergibt 613. Und sie mussten diesen 613 Geboten gehorchen, damit sie den Segen Gottes haben konnten. Und dann kommt Jesus und sagt, okay, ich mache es ganz einfach. Weg mit den 613, ersetzt uns mit einem. Ab sofort gibt es nur mehr ein Gebot. Ihr liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. So simpel ist das. Und die letzten 2000 Jahre hat es die Gemeinde nicht geschafft, dieses eine neue Gebot zu leben. Denk einmal, wie viele Spaltungen hat es gegeben? Wie viele Denominationen gibt es heute? Wie viele Gemeinden sind auseinandergegangen? Im Grunde genommen nicht wirklich, weil wir theologisch nicht übereingestimmt haben, sondern weil wir einander nicht geliebt haben. Denn wenn wir einander so lieben, wie Jesus diese geliebt hat, hör zu, was ich dir sage, dann ist diese theologische Diskrepanz nicht mehr das wirkliche Problem. Jesus hat sie geliebt bis zum Ende. Gab es da theologische Diskrepanzen? Ja, und wie? Und wie? Die Jünger sagen, hey Jesus, wir haben Leute gesehen, die waren nicht mit uns, gell? Wir werden Feuer vom Himmel rufen, wir bringen sie um, so wie Elia. Und Jesus sagte, das Menschensohn ist nicht gekommen, um zu töten, zu verderben, sondern zu retten. Habt ihr noch gar nichts kapiert? Jesus zeigte ihnen, wie man lebt, nämlich zu dienen. Matthäus 20, Vers 28. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden oder sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Das war die klare theologische Richtlinie. Unser Dienst besteht zum Dienen. Und dann merkt er, wie die Jünger nicht die gleiche theologische Meinung hatten. Hey, ich bin größer als du. Hey, ich zuerst, dann du. Und Jesus sagte, habt ihr noch immer nichts gelernt? Nahm ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sagte, hey, wer der Größte sein will von euch, der muss der Diener aller anderen sein. Und wenn du das Leben durchschaust von Jesus mit seinen Jüngern, da gab es keine Einheit im theologischen Sinne. Der eine sagt, hey, komm schnell, sagt die Martha. Mein Bruder, dein Freund, den du liebst, der ist krank, Johannes 11. Komm schnell. Und dann Thomas sagt, dann gehen wir heute mit, die bringen uns alle um, sterben wir alle mit ihm gemeinsam. Der eine sagt, es hat eh keinen Sinn, sterben wir alle gemeinsam. Der andere, der Petrus, nimmt sein Schwert und sagt, keiner wird sterben, solange ich hier bin mit meinem Schwert. Und Jesus musste zum selben Petrus sagen, wow, Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und weißt du, was das nächste war, das Jesus zu ihm gesagt hat? Satan, geh hinter mich. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was fleischlich ist. Aus demselben Mund spricht einmal der Geist Gottes und dann spricht der Teufel. Und Jesus hat sie nicht entlassen, weil sie theologisch nicht alle einer Meinung sind. Denk mal drüber nach. Und dann macht Jesus noch diese krasse Fehlentscheidung. Jesus nimmt sich den Kassier für seinen Dienst, denjenigen, der ihm das Geld stiehlt. Wenn ich den Pastor dieser Gemeinde fragen würde, wenn du wissen würdest, dass einer hier stiehlt Geld aus der Gemeindekasse, würdest du ihn zum Kassier machen? Niemals. Jesus hat's gemacht. Jesus wusste, dass Judas das Geld aus der Kasse stiehlt und genau dem vertraute er die Kasse an. Eigentlich absurd. Wisst ihr warum? Jesus hat mehr Vertrauen in die Versorgung Gottes als dem, was der Teufel stehlen kann. Viel mehr. Schau dir mal diesen Haufen von Jüngern an, mit denen Jesus begonnen hat, seine Gemeinde zu bauen. Das hätte ja nie gut gehen dürfen. Das war ja menschlich gesehen, war das die absurdeste Entscheidung, mit diesen etwas aufzubauen. Aber er tat's. Warum tat er es? Es ist interessant, dass er sie zu sich rief, die 11 in Matthäus Kapitel 28 von Vers 20 an. Da rief er die 11 zu sich, und er gab diesen Elfen einen ganz besonderen Auftrag. Er sagt, ihr 11 geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen und dann sagt er Folgendes, lehret sie alles zu halten. Schau mal, Vers 20 bitte jetzt. Und Vers 21. Und alle was schon. Und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Alles zu halten, was ich befohlen habe. Was hat ihnen denn befohlen? neues Gesetz. Jesus sagte zu ihnen, hört zu, weg mit allen 613, das befehle ich euch ab jetzt. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Als Jesus in Johannes 13 das erste Mal die Worte erwähnt vom neuen Bund, das ist das Blut des neuen Bundes, da gab er den Kelch sogar denjenigen, der ihn verraten hat. Er sagt, trinket alle daraus, alle. Er sagte zum Judas, ich weiß, du verratest mich jeden Augenblick, trotzdem biete ich dir meine Hand der Freundschaft an. Trotzdem biete ich dir den neuen Bund an. Komm, auch du trink daraus. Und was hat die erste Gemeinde so stark gemacht, so erfolgreich gemacht, so siegreich gemacht? Wenn du Kirchengeschichte studierst, meine Frau, die war so lieb, die ist sie immer noch. Nicht nur sie war so lieb, sie ist immer noch so lieb. Meine Frau, die war so genial, die hat mir, als wir verlobt waren, 1983, hat sie mir ein Buch geschenkt, nämlich die gesammelten Werke des Josephus. Kennt das jemand von euch? Ja. Die gesammelten Werke des Josephus, jüdische Geschichtsschreibung. Und sie schrieb mir so eine liebe Widmung da noch hinein, ein dicker Schmöcker, also unähnlich zum Lesen. Und wisst ihr, und wenn du ein bisschen nicht nur jetzt das Neue Testament studierst, sondern auch Geschichte studierst von den anfänglichen Jahren der Gemeinde, vor allem die ersten 100 Jahre, dann kommst du auf folgende Sache. Du kommst darauf, dass die erste Gemeinde, die war bekannt aufgrund von zwei Dingen. Und diese zwei Dinge fehlen heute. Die erste Gemeinde war bekannt dafür, dass sie einander bedingungslos liebten und dass sie großzügig waren. Stell dir mal vor, was hat Jesus gesagt? Ihr lehrt sie, das zu halten, was ich euch gelehrt habe, was ich euch befohlen habe. Und er hat ihnen befohlen, liebet einander. Das ist das Erste, was ihr einmal in eurer Herz ergreifen müsst. Und als Jesus zu ihnen dreimal das griechische Wort allelon gesagt hat, ihr müsst einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir unser eigenes Leben anschauen, wenn wir unsere Kreise anschauen, wenn wir diese Schritte in der Gemeinde anschauen, wenn wir anschauen, wie einer theologisch Recht haben will und der andere den nicht stehen lässt und wie diese, wisst ihr meine lieben Freunde, 2020, 2021 hat in Wirklichkeit an der Gemeinde gar nichts getan, es hat an der Gemeinde etwas aufgezeigt. Es hat gezeigt, wo wir wirklich stehen. Ich bin ja involviert in vielen Ländern dieser Welt. Und in den Vereinigten Staaten haben wir so eine Art geistliche Vaterschaft. Sagen Sie, wünschen Sie sich über eine ganz wunderbare Gemeinde, eine tolle Gemeinde, also eine unserer Lieblingsgemeinden von Debbie und mir. Die Gemeinde, die wurde in der Mitte gespalten wegen einer einzigen Frage, sollen wir Masken tragen oder nicht? Tatsache, eine starke Gemeinde, eine unserer Lieblingsgemeinden, starke Gemeinde. Und plötzlich sagt der Pastor, wir ordnen uns dem Gesetz unter, alle tragen Masken. Ein anderer, dieser Leiter in dieser Gemeinde sagt, wir tragen keine Masken, wir lassen uns von der Regierung nichts bevormunden. Und die Gemeinde wurde gespalten, die Hälfte ging weg mit dem einen Mann, die Hälfte blieb beim anderen Mann. Und ich war gerade drüben, als das ganze Chaos war. Deshalb keiner, es geht mir so schlecht wie noch nie, hilf mir da durch. Und ich habe zu ihm gesagt, wie absurd. Wir können einander nicht lieben. Es ist uns wichtiger, dass wir das tun, was wir haben wollen. Wisst du, wir haben das in Brasilien auf eine Art und Weise gemeistert, das hättet ihr sehen sollen. Ich habe mich von Anfang an positioniert, aber so beinhart positioniert. Ich habe gesagt, hier wird jeder jeden lieben, hier wird jeder jeden ehren, hier wird jeder jeden respektieren. Wenn du Maske tragen willst, dann trag sie. Wenn du willst, vermumm dich. Aber wenn du keine tragen willst, trag sie eben nicht. Du triffst deine Entscheidung nach deinem eigenen Gewissen. Der sie trägt, der darf den nicht entehren, der sie nicht trägt. Und der sie nicht trägt, darf auf keinen Fall Finger zu zeigen auf den, der sie trägt. Niemand zeigt mit niemand auf den Finger. Jeder liebt, jeder ehrt und jeder schätzt den anderen. Und ich sage euch etwas. Wir hatten Gottesdienste, wo es war bunt durchgemischt. Ich habe gesagt, wenn du Angst hast, setz dich halt drüber mit den Maskenträgern und die keine Angst haben, lass jeden frei sein. Und wenn du gar nicht kommen willst, bleib zu Hause mit 5 Masken, wenn du willst, aber sei frei. Sei frei. Und wisst ihr, und wir haben es geschafft, uns durchzunavigieren durch diese schwierige Zeit in Brasilien mit einer Herzenshaltung der Liebe, Respekt, Ehre zueinander. Und Leute waren erstaunt, dass wir stärker herausgekommen sind, als wir hineingegangen sind in diese Zeit der Pandemie. Und denk mal, Jesus, der den Jüngern gesagt hat, ihr müsst, wenn ihr das Evangelium predigt, von Anfang an gleich einmal ihnen Folgendes lehren, was ich euch befohlen habe, dreimal erlernen. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebt einander. Und wenn wir nur ergreifen können, dass die wahre Gemeinde hat dieses Wort allelon, dieses einander, miteinander, füreinander, zueinander, hat sie als DNA ihres Wesens. Und darum, heute werden wir immer mehr erleben, wie alles, was nicht auf dieses allelon basiert ist, dieses einander, miteinander, zueinander, füreinander, das wird auf dieser Erde erschüttert werden. Und genau das erleben wir. Und ich gebe euch jetzt eine ganze Anzahl von wunderbaren Bibelstellen, wo jedes Mal ohne Ausnahme dieses griechische Wort allelon verwendet wird. Römer Kapitel 12, Vers 5. So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und einzelne untereinander Glieder. Hier ist wiederum das griechische Wort allelon. Das bedeutet einander, miteinander, zueinander. Wir gehören zusammen. Wir sind Glieder voneinander. Stell dir mal vor, wenn wir das ergreifen würden im Herz. Stell dir vor, ich würde ergreifen, dass ich dich brauche, weil du Glied bist vom selben Leib wie ich. Da kann ich nicht mehr sagen, also das sehe ich nicht so, wie du das theologisch siehst. Plötzlich ist das hier gar nicht mehr wichtig. Plötzlich ist nur mehr eins wichtig. Hey, ich brauche dich, du brauchst mich. Wir brauchen einander. Untereinander sind wir Glieder. Und hier sagt, welche Übersetzung nehmt ihr? Ist das die Elberfelder? Könnt ihr euch lassen. Die Elberfelder sagt voneinander. Aber es ist dasselbe griechische Wort allelon. Und die wahre Gemeinde, die Jesus baut, die erkennt auch, dass wir sind voneinander Glieder. Darum, meine lieben Freunde, reißt dieses Denominationsdenken raus aus eurem Herzen. In dem Augenblick, wo einer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung und Teil desselben Leibes, von dem du auch Teil bist. Und wir gehören zueinander. Wir sind Glieder desselben Leibes und als solche müssen wir immer rum verstehen, dass wir sind miteinander verbunden. Schaut mal Römer 12, Vers 10 an. Auch hier wird dasselbe griechische Wort verwendet. Und ihr braucht euch keine Sorge machen, ich gehe nicht alle 94 Worte durch. Nur einige wichtige habe ich mir herausgenommen. In der Bruderliebe seid herzlichst gegeneinander. Das ist hier schon das erste Mal, hier steht es zueinander in der Elberfelder. Das Wort, okay, oh wow, die haben die Schlachter hinaufgezaubert. Ihr seid die Besten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Das Wort gegeneinander ist wiederum dasselbe griechische Wort, das Jesus gesagt hat, liebet einander. Das heißt, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, zueinander, miteinander, füreinander. Stell dir vor, jedes Mal, wenn du mit deinem Bruder nicht übereinstimmst über irgendetwas, wenn du ihm sagen würdest, das Wichtigste für mich ist, dass ich ihn wahrhaftig liebe. Plötzlich wäre es ja gar nicht mehr wichtig, ob ihr einer Meinung seid oder nicht. Hör zu, ich bin zu der hundertprozentigen Überzeugung gekommen, Einheit kann es nur geben, wenn sie in Christus ist. Alles andere ist stressige Einheit, ist hausgemachte Einheit, ist menschlich fabrizierte Einheit. Aber in dem Augenblick, wo ich in Christus bin, du in Christus bist, er in Christus ist, sie in Christus ist, er in Christus ist, ist er mein Bruder, den ich verpflichtet bin zu lieben und mit dem kann ich eins sein, weil wir denselben Christus in uns haben und demselben Christus dienen. Und dann sagt er weiter, nämlich nicht nur in der Brüderliebe, sondern er spricht dann hier weiter und er sagt, in der Ehrerbietung komme einer den anderen zuvor. Hier ist wiederum einer den anderen, das ist diese drei Worte, sind ein einziges griechisches Wort, allelon. Also Paulus sagt, schau her, einer soll den anderen zuvorkommen. Stell dir mal vor, wenn wir das leben würden, dann hätten wir ja ständig Stress. Wir brauchten ja dreimal so viele Ordner im Gottesdienst. Warum? Weil ein jeder sagt, geh du zuerst. Na, ich will auch mit rein und drehen. Du zuerst. Ich könnte nach Hause gehen, weil ihr würdet euch alle streiten, wer zuerst gehen darf. Und bis ihr eh nicht draufgekommen seid, wer zuerst gehen darf, liege ich schon im Bett zu Hause. Aber was tun wir? Ich will auch noch, ich will auch noch, ich will auch noch, ich will auch noch. Ich auch noch einen Segen. Ich noch einen Segen. Ich noch ein Gebet. Ich noch ein prophetisches Wort. Ich auch noch. Stell dir vor, die Gemeinde würde allein leben. Hey, du zuerst, nicht ich. Na geh, bitte. Einer tut den anderen mit Ehrerbietung zuvorkommen. Wenn wir nur diesen einzigen Bibelvers nehmen und sagen, den lebe ich jetzt. Wir könnten jetzt schon aufhören. Ich bräuchte nichts mehr predigen. Wir könnten nach Hause gehen und könnten sagen, okay, das leben wir jetzt. Dann werden wir ein Ausdruck sein, wie die Gemeinde es sein soll im Herzen Gottes. Schaut mal Römer Kapitel 13, Vers 8 an. Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der das Gesetz erfüllt. Wisst ihr, das Wort einander ist wieder das griechische Wort allelon. Ich habe in unserer Schule Folgendes gelehrt. Ich habe gesagt, jeder einzelne Christ von dem Augenblick an, wo er sich zu Jesus Christus bekehrt, hat er Schulden auf seinem Konto, die er nie mehr wieder los wird. Hast du das gewusst? Schau, seid niemand etwas schuldig, außer. Heute Morgen bist du aufgewacht mit einer riesen Schuld. Diese Schuld hat Jesus nicht ins Kreuz getragen, die hat er dir gegeben durch das Kreuz. Ja, du bist schuldig, jeden Tag den anderen zu lieben. Das ist deine Schuld. Jeden Tag wache ich mit Schuld auf. Diese Schuld wird nie getilgt. Wenn ich wach werde in der Früh, wird mir ganz bewusst, heute habe ich eine einzige Schuld. Alle anderen hat Jesus getilgt. Und die Schuld, die ich heute habe, ist, meinen Bruder, meine Schwester aufrichtig zu lieben. Das ist die einzige Schuld. Und wenn wir jeden Tag uns bewusst machen, dass wir diese Schuld auch bezahlen müssen, das ist unsere Pflicht als Christen. Und so lebt die wahre Gemeinde. Wisst ihr, was geschehen wird? Wir werden ein Ausdruck sein in dieser Welt. Und die Menschen, die heute verschlossen sind, die werden ihre Herzen öffnen. Zeig mir jemand, der von der Liebe nicht überwältigt werden kann. Meine Schwiegermutter mochte mich gar nicht. Aber am Ende verhimmelte sie mich. Als ich mich mit Debbie verlobt habe, Debbie war ja 6 Jahre lang bei der amerikanischen Luftwaffe und da war sie in England stationiert und dort hat sie Jesus erlebt. Dann kam sie auf die Bibelschule, wir verlobten uns und dann sagte sie, ich rufe meine Mama an nach Amerika und ich sage, dass ich verlobt bin. Und wir gingen zu einem öffentlichen Telefon und sie rief die Mama an und ich hörte noch durch diesen Lautsprecher diese laute Stimme von Amerika rüberkommen. Und Debbie hat ihr gesagt, Mama, ich habe mich verlobt, ich heirate einen Prediger. Und die Mama, bist du verrückt? Warum heiratest du einen Prediger, einen Pastor? Heirate doch einen anständigen Menschen. Und ich habe zu Debbie gesagt, die kennt mich gar nicht. Du hast ihr gar nicht erklärt, wer ich bin. Die hat mich nicht gesehen, die weiß nichts von mir. Die war so zutiefst verletzt von Religion und Prediger und Pastoren, die wollte nichts zu tun haben. Nur einen anständigen Menschen, ja, keinen Pastor und keinen Prediger. Und wisst ihr, die Frau war verletzt, war verbittert, war verhärtet. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, ich werde sie einfach ins Reich Gottes lieben. Ich werde sie so sehr lieben, dass sie gar nicht anders kann. Dass sie einfach mir nicht mehr aus kann. Und ich habe sie wirklich ehrlich und aufrichtig vom Herzen zu lieben begonnen. Und wisst ihr, am Ende sagte sie, dass eine der wichtigsten Personen in ihrem Leben war ihr Schwiegersohn. Und in einem Gespräch nicht zu lange, bevor sie dann in den Himmel ging, da saßen wir alleine bei ihrem Trailer dort, bei dem See. Und am Abend, wir plauderten dort miteinander. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie nie in ihrem Leben sich so geliebt gefühlt hat als von mir. Und ich dachte mir, stell dir mal vor, wenn wir jeden Tag uns bewusst sind, dass wir eine Schuld zu bezahlen haben, einander zu lieben, dann sind wir Gemeinde. Wie oft du dich wo triffst, in welchem Gebäude, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, ob du liebst. Von all meinen 15 Büchern, die ich geschrieben habe, ich mag alle sehr gern. Leute fragen mich, welches deiner Bücher ist denn das Beste? Ich habe immer gesagt, ja, wenn ich nicht glauben würde, dass sie gut sind, hätte ich sie nicht geschrieben. Also ich mag alle meine Bücher. Aber das Buch in vollkommener Liebe wandeln, das muss doch eines meiner eigenen Lieblingsbücher gewesen sein. Wisst ihr, einfach mich mit dem Thema zu befassen, was die DNA der wahren Gemeinde ist, Liebe. Und egal, wie verletzt du worden bist, egal, was dir weh angetan hat, egal, ob du geistlichen Missbrauch erlebt hast oder nicht, egal, was du alles schon in deinem Leben durchgemacht hast, ich möchte dir etwas sagen. Als ich durch eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens ging und mich bei Gott beschwerte, wie er solche furchtbaren Dinge zulassen kann vor mehr als 20 Jahren, da sagte er zu mir: Reinhard, warst es nicht du, der gesagt hast, Herr, ich möchte gerne eine Person sein, die alle Menschen bedingungslos liebt, auch meine Feinde, und du hattest gar keine Feinde, wie solltest du die diesen lieben? Und jetzt, wo dein bester Freund zu deinem größten Feind geworden ist, beschwerst du dich bei mir? Und wisst ihr, wenn wir nur erkennen würden, dass wenn wir jeden Tag uns bewusst machen, ich habe eine Schuld zu begleichen und das ist zu lieben, plötzlich ist uns nicht mehr wichtig, wer uns wann verletzt hat, plötzlich ist uns nicht mehr wichtig, wer was über uns gesagt hat, plötzlich ist uns nicht mehr wichtig, wer uns was angetan hat, denn je schlimmer die Menschen mit dir umgegangen sind, desto mehr Gelegenheit hast du, in wahrer Liebe zu wachsen. Amen. Der Satz war gut, den sage ich noch einmal. Der muss vom Heiligen Geist gewesen sein, weil sowas Geniales kann ich mir nicht ausdenken. Je schlimmer die Menschen mit dir umgegangen sind, desto mehr Möglichkeit hast du zu lernen, in Liebe zu wachsen. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir jedes Mal, wenn uns jemand misshandelt, es als eine Möglichkeit sehen werden, in Liebe zu wachsen? Was wäre dann? Aber die Liebe ist doch zu schwierig. Hör zu. Die Liebe ist nur schwierig für Leute, die nicht gelernt haben, wer sie in Christus sind. Wenn du mal erkannt hast, wer du in ihm bist, wird die Liebe für dich das Natürlichste der Welt sein. Das Natürlichste der Welt. Und das ist hier das Problem. Wir haben versucht, diese Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt, ja, einander lieben, einander lieben, einander lieben. Ich habe es eh probiert, aber je mehr ich das probiere, desto weniger geht's. Aber wisst ihr, wenn wir gelernt haben, ich in ihm, er in mir, er liebt durch mich. Stell dir vor, Jesus lebt in dir, er ist die Liebe und er will sich ständig ausdrücken durch dich. Das sehnt er sich danach. Was braucht er dann noch? Er braucht nur einen hingegebenen Reinhard. Er braucht nur einen Reinhard, der sagt, hier bin ich, lieb durch mich, okay, kannst du machen, ich stelle dich mir zur Verfügung. Und wenn wir lernen, so zu wandeln, dann werden wir eine Gemeinde sein, die anziehungsfähig ist, die anderen Leute, die Jesus gar nicht kennen, so richtig anziehen wird. Dann werden die Leute um uns herum in diesem Chaos, in dieser Finsternis, in diesem Durcheinander, die werden sehen, wow, da gibt es noch etwas, was mir gefehlt hat. Hör zu, der Teufel kann ja so viel kopieren. Da gibt es satanische Wunderheiler, da gibt es Schamanen, da gibt es alles Mögliche. Aber Liebe kann er nicht kopieren, die hat er nicht. Die hat er nicht. Da werden verführerische Propheten sein, sagt die Bibel, die werden mit Zeichen und Wunder auftreten, aber mit Liebe nicht, denn der Teufel hat keine Liebe. Hat keine Liebe. Und darum, wenn wir uns wirklich mal mit dem Thema beschäftigen, schaut mal Römer Kapitel 14, Vers 13 an. Römer Kapitel 14, Vers 13. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet viel mehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Das Wort einander ist wiederum dasselbe griechische Wort allelon. Und der Zusammenhang in Römer Kapitel 14 ist ganz klar. Der Zusammenhang ist, verurteile deinen Bruder nicht. Paulus fängt dieses Kapitel an mit der Aussage, wer schwach ist, der esse Gemüse. Und dann sagt er, warum urteilst du den, der kein Fleisch isst, und du urteilst den, der Fleisch isst, und der trinkt, und der macht das, und der macht das. Urteile doch deinen Bruder nicht. Und das habe ich die letzten 2 Jahre sehr, sehr, sehr betont bei allen Leuten um mich herum. Erlaube den Leuten, nach ihrem eigenen Gewissen Entscheidungen zu treffen. Jeder wollte von mir, dass ich mich positioniere, Reinhard, bist du für oder bist du gegen die Impfung? Fast die halbe Welt hat mir diese Frage gestellt. Impfung oder nicht? Impfung oder nicht? Ich habe gesagt, dein Gewissen? Ja, aber sollen wir uns Antichrist tun? Hör zu, wisst ihr, was mein Lieblingsknopf auf meinem Laptop ist? Der Löschenknopf. Achtung, Verschwörungstheorie, löschen. Achtung, Antichrist, löschen. Ah, löschen. Löschen, löschen, löschen. Wenn ihr etwas weniger Nachrichten sehen würdet und etwas mehr in den Himmel sehen würdet, hättet ihr nicht so viel Angst. Und dann erlauben wir nicht mehr unserem Bruder nach seinem eigenen Gewissen zu handeln. Aber hier sagt uns der Apostel Paulus ganz, ganz klipp und klar, dass wir nicht das tun sollen. Er sagt, lasst uns nicht mehr einander richten. Wir reden ja nicht von Sünde, das geht es nicht um Sünde hier darum. Es geht es nicht darum, dass du in Ehebruch lebst und dieser Bibelvers wird jetzt so gerne so verwendet. Hey, die Bibel sagt, richte mich nicht. Mein Leben geht dich nichts an. Mit wie vielen Frauen in der Woche ich schlafe, richte mich nicht. Nein, nein, nein, nein. Die Bibel spricht von ganz was anderes. Die Bibel spricht über was? Die Bibel spricht darüber, dass wir dem Bruder erlauben, nach seinem Gewissen eine Entscheidung zu treffen. Wenn dein Gewissen sagt, lass dich impfen, dann lass dich impfen. Wenn dein Gewissen sagt, lass dich nicht impfen, dann lass dich nicht impfen. Und hör auf, deinen Bruder zu vergewaltigen und ihm dein Gewissen aufzudrücken. Das steht dir nicht zu. Das ist nicht das Einander, das Allelon, das die Bibel uns lehrt. Die Bibel lehrt uns das, einander nicht zu richten. Achte, liebe, ehre und stehe ihm zu, dass sein Gewissen eben anders ist wie deines. Debbie und ich leben das so wunderbar. Da gibt es Filme, die erlauben mir, mein Gewissen nicht anzuschauen. Heißt das, dass es falsch ist? Nein. Aber sie liebt diese Filme. Heißt das, dass es falsch ist? Nein. Und drum, wenn sie ins Kino gehen will, dann sage ich, okay, dann rufe ich irgendjemanden an, eine Freundin, ich gebe ihr Geld, sage ich, bitte geh mit Debbie ins Kino. Irgendjemand finden wir schon, der gern diesen neuen letzten, was weiß ich, wie heißt der Film? Wie? Marvin, Marvin. Marvel. Marvel, kennt ihr den Film Marvel? Ja, da gibt es viele Fans von dir, David, die gehen mit dir alle ins Kino jetzt. Eine ganze Anzahl von Marvel-Fans. Heißt der auf Deutsch auch so Marvel? Nein? Okay. Aber schau mal, wie simpel das ist. In dem Augenblick, wo ich gegen mein eigenes Gewissen handle, und wir reden jetzt nicht von offensichtlicher Sünde. Die Bibel sagt dir nicht, welchen Film du anschauen darfst und welchen du nicht anschauen darfst. Steht nichts drin in der Bibel. Und wenn mein Gewissen es mir nicht zulässt, diesen Film anzuschauen, dann schaue ich ihn nicht an. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt mein Gewissen auf alle anderen aufzwingen muss. Ganz im Gegenteil. Und schau dir so viele Bereiche unseres Lebens an, wie wir anfangen zu polarisieren, zu theologisieren, wie wir anfangen, unser Recht ist das Recht und unsere Meinung ist die richtige, anstatt zu sagen, hör zu, du bist frei. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wandel darin, aber lass nicht diese Freiheit dazu verwendet werden, dass ihr im Fleisch wandelt und im Fleisch nachgebt. Und da gibt es so viele Bereiche im christlichen Leben, die nicht Sünde sind, die einfach eine Entscheidung sind unseres eigenen Gewissens. Und wenn wir aufhören würden, einander zu richten, wenn wir aufhören würden, mit dem Finger ausstrecken und sagen, hey, Maske, hey, Impfung, hey, so viel, hey, dort, hey, dieses, hey, jenes, sondern zu sagen werden, hey, folge Jesus. Viel wichtiger ist, dass wir einander lieben, einander ehren, einander achten und nicht einander richten, als dass wir alle ähnlich der gleichen Meinung sind. Und die Gemeinde, die Jesus baut, das ist eine Gemeinde, die hat eine herrliche Vielfalt. Und das ist ja das Schöne. Wisst ihr, da hinten ist früher die Nicole gesessen, die sehe ich jetzt nicht mehr. Da ist sie, sie hat sich versteckt, jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Die Nicole, die hat dieses wunderschöne Bild für mich gemalt. Jesus paid it all, das hängt groß in meinem Wohnzimmer zu Hause. Und ich dachte mir, hör zu, ich habe die Frau ja noch nie gesehen. Die kontaktiert mich irgendwie übers Internet und sagt, ich möchte dir ein Bild malen. Dann malt sie mir das Bild, das hat mir so gut gefallen. Dann dachte ich mir, da steche ich mir auf die Hand. Meine Frau hat gesagt, 2 Tattoos darf ich, mehr nicht. 1, 2, jetzt ist aus. Ich habe ihr Gewissen respektiert. Irgendwann wird sie sich auch was tätowieren. Wenn sie möchte. Aber auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, ich weiß ja gar nicht, wo die sie wohnt, die Nicole. Ich schicke mal eine Nachricht. Und dann haben wir herausgefunden, sie wohnte ja nur circa 40 Minuten von dem Hotel, wo wir waren. Und dann sagte ich zu Debbie, hey, möchtest du hin, dass sie diese Künstlerin treffen? Debbie ist auch künstlerisch begabt. Und dann kamen wir drauf, die macht Maltherapie. Und für mich ist Malen ja... toll, toll, toll. Und wir kamen da hinein und die sagte, du musst mit einer ungeübten Hand malen. Ich dachte mir, ich kann nicht einmal mit der geübten malen. Was soll ich mit der ungeübten tun? Habe heute noch blaue Fingernägel. Und wir mussten unsere Hände da rein und auf ein großes Stück Papier mussten wir da was hinmalen, mit den Händen da herumklecksen. Und dann zahlen wir, wie Debbie so wunderbar, herrliche, kreative Schöpfung machte und was ich da alles hinmachte. Und dann sagte die Nicole, dass ihr zwei noch verheiratet seid, ist ein Wunder. Die hat versucht, uns zu therapieren, aber eine Stunde war da nicht genug, das reichte nicht. Und wisst ihr, und ich stand dann einen Schritt zurück und ich schaute mir dieses herrliche Kunstwerk an und ich sagte dann, aber das ist ja wirklich perfekt, wir könnten das versteigern. Und ich sagte, das ist ja perfekt, das drückt ja so absolut 100% unsere Ehe aus. Extremer geht's gar nicht. Geht's noch extremer, Nicole? Weißt du nicht, kaum. Aber wisst ihr, und als ich dann das angeschaut habe, und ich habe diesen Abend total genossen, ich habe wirklich genossen, was ich da erlebt habe. Als ich das angeschaut habe, da habe ich mir selbst gesagt, wow, zwei Menschen, die sich vor 36 Jahren verheiratet haben und wo jeder Pastor, jeder Leiter, jeder Freund gesagt hat, heiratet um Gottes Willen nicht, denn diese Ehe hat keine Zukunft. Jeder, mein Pastor und jeder hat uns gesagt, da, Debbies Pastor auch, Debbies Pastor wollte ihr verbieten, mich zu heiraten. Ja, absolut. Jede einzelne geistliche Person, jeder geistliche Ratgeber sagte, diese Ehe hat keinen Bestand. 36 Jahre später ist diese Ehe eine glückliche, harmonische, wunderbare Ehe. Weißt du warum? Weil wir gelernt haben, Allelon zu leben. Weil wir gelernt haben, einander zu achten, einander zu lieben, einander nicht zu urteilen, einander dastehen zu lassen. Und sagt die Bibel nicht, sagt Paulus nicht in Epheser Kapitel 5, ich sage euch ein großes Geheimnis? Und er spricht von der Ehe und dann sagt er, aber es geht ja gar nicht um die Ehe, es geht ja um Christus und die Gemeinde. Und wisst ihr, Ehe ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Und Christus richtet die Gemeinde nicht, verurteilt die Gemeinde nicht, zeigt nicht mit auf den Finger mit sie, sondern Christus liebt die Gemeinde. Er hat sie für sie hingegeben und sie geliebt und sie reingewaschen mit dem Wasser seines Wortes. Und das ist die Gemeinde, die Jesus Christus baut. Eine Gemeinde, wo Allelon tatsächlich gelebt wird. Wo das Richten und das Fingerausstrecken weggenommen wird. Wo Jesus Christus das Zentrum ist. Und wo wir so tief ergriffen sind von dieser Liebe unseres genialen Herrn, dass wir einander lieben können, einander dienen können, einander ehren können, einander nicht richten brauchen. Schau mal Römer Kapitel 14, Vers 19, ein anderes Allelon. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Auferbauung dient. Dieses Wort gegenseitig ist wiederum das griechische Wort Allelon. Schau her, Paulus sagt, wir sollen streben danach, dass wir in Frieden leben und dass wir einander auferbauen. Stell dir mal vor, was geschieht in vielen typischen Gemeindeleben. Ihr kommt hier herein jetzt, ich stehe auf der Bühne und ich baue euch auf, hoffentlich. Ist das nett? Nett. Schön. Also ich sage den Leuten immer, ich brauche keine Predigt, ich brauche gar nichts mehr, nur mit Brazilian Kids Care und meiner Schule hätte ich Arbeit, mehr als ein normaler Mensch arbeitet in der Woche. Ich bin hier, weil ich euch tatsächlich so sehr liebe. Ich habe die Schweiz ins Herz geschlossen, das kann ich mir gar nicht erklären. Ich hatte mit der Schweiz nie was am Hut. Nie was. Ich bin Österreicher, hatte nichts gegen die Schweiz, niemals. Wir Österreicher denken, die Schweiz ist ein geniales Land. Mit Hochachtung und Respekt blicken wir Österreicher auf die Schweiz. Aber darüber hinaus hatte ich mir niemals gedacht, ich könnte je in der Schweiz mal wo predigen. Aber der Herr hat so eine tiefe Liebe für dieses Land in mein Herz gelegt und den ganzen deutschsprachigen Raum für Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland. Mein Herz bricht und brennt für das deutschsprachige Volk. Und wir sind hier, um euch zu dienen. Aber schau mal, das hier ist ja schön, aber das ist nicht das wahre Gemeindeleben. Das wahre Gemeindeleben ist, wenn Debbie und ich am Montag ins Auto einsteigen und nach Deutschland fahren, um dort weiter zu dienen, dass ihr dann weiterhin einander auferbaut. Nicht der Pastor baut die Gemeinde auf, sondern baut einander auf. Und wenn wir mal verstehen würden, dass eine gesunde Gemeinde nicht den Pastor braucht, um sie aufzubauen, sondern eine gesunde Gemeinde, die Glieder bauen einander auf. Ihr sollt zur gegenseitigen Erbauung euch dienen. Das Wort gegenseitig ist allelon. Das heißt, eine gesunde Gemeinde, jedes Glied baut das andere Glied auf. Und so wachsen wir hin zum Haupt, welches Jesus Christus heißt. Und das ist die Gemeinde, die Jesus Christus sich zurüstet und die Jesus baut. Und das ist die Gemeinde, die dann durch jede Krise hindurchgehen wird. Und das ist die Gemeinde, die sichtbar sein wird, weil sie das Licht sein wird, das oben am Berg steht. Schau mal ein anderes Allelon. Ja, ihr könnt klatschen, wenn ihr das gern tut. Sehr, sehr gerne. Schau mal 1. Korinther 12, Vers 25. 1. Korinther 12, Vers 25. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Das Wort füreinander ist wiederum das griechische Wort allelon. Stell dir mal vor, im Grunde genommen, wenn wir wirklich die Dienstgaben verstehen in Epheser Kapitel 4 von Vers 11 an, Gott setzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten, nicht damit, dass sie die Arbeit tun, sondern dass sie die Gemeinde zurüsten zum Werk des Dienstes. Schau her, es ist die Aufgabe der Gemeinde, einander zu ermutigen, einander aufzubauen, einander zu stärken. Und es ist die Aufgabe der Dienstgaben, dass die Dienstgaben so zurüsten die Gemeinde, dass der Leib funktioniert und dass einander wahrhaftig lebt. Dass die Glieder füreinander sorgen. Schauen wir mal, wie es in der Regel abläuft. Eine Regel läuft so ab, dass wenn es mir schlecht geht, rufe ich den Pastor an, der sorgt sich für mich. Ein guter Hirte kümmert sich um die Schafe. Aber der gute Hirte ist Jesus und der kümmert sich ja ohnehin um die Schafe. Wisst ihr, dass das Wort für den menschlichen Pastor nur ein einziges Mal im Neuen Testament vorkommt und da in der Mehrzahl in Epheser 4? Und sonst wird das Wort für Pastor immer nur für Jesus oder für einen Hirten eben verwendet. Was wäre, wenn die Gemeinde so gesund wäre, wie sie sein sollte, wie Jesus sie haben möchte? Plötzlich sorgen sich die Glieder füreinander. Dann könnte der Pastor auch wieder gut schlafen. Galater 6, Vers 2. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wisst ihr, was der Zusammenhang ist? Dieser Vers 1, der hat mich zutiefst ergriffen. Schaut mal den Vers 1 an, damit wir den Zusammenhang sehen. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht versucht wirst. Und dann sagte eben, einer trage des anderen Last. Was hat die Gemeinde im Großen? Ich weiß, ich generalisiere jetzt, das weiß ich. Macht sich da keine Sorgen. Aber im Großen und Ganzen, was hat ein großer Teil der Gemeinde getan? Der Bruder, der in der Sünde fällt, hast du gesehen? Hast du gehört? Hast du gelesen? Der hat Ehebruch begangen. Die Bibel sagt uns, dass Allelon heißt, trage die Last des anderen. Ich habe einen Freund, hat hunderte Gemeinden gegründet. Wir standen zusammen im Dienst, wir predigen zusammen auf Konferenzen mit zigtausenden Leuten in Stadien, verheiratet, drei Kinder, Enkelkinder. Vor 3 Jahren kam Sünde auf. kannte eine homosexuelle Beziehung, nicht Beziehung, eine einmalige homosexuelle Beziehung mit einem Mann. Und er wurde gekreuzigt, er wurde vernichtet. Und ich habe gesagt, wie können wir, das Letzte, was er braucht, ist jetzt, dass seine Brüder, seine Freunde, seine anderen Pastorenkollegen ihn an den Pranger stellen. Die Bibel, schau, was die Bibel sagt. Wenn ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, helft ihr, dir geistig, hält ihn auf. Und du passt aber auf dich selbst, dass du nicht fällst. Ich habe damals gesagt, wir müssen erstens aufpassen auf uns, zweitens müssen wir jetzt seine Last tragen. Trage einander Last, so erfülle dir das Gesetz Christi, einander zu lieben. Und anstatt dass die Gemeinde Sünde zudeckt, die Liebe deckt eine Vielfalt der Sünde zu, ist die Gemeinde Weltmeister geworden, in Sünden aufzudecken. Und darum haben wir gelernt, alles zu verstecken. Wir leben unsere versteckten Leben, wir haben unsere inneren Kämpfe, wir haben unsere persönlichen, privaten, geheimen Sünden, mit denen wir uns abkämpfen und uns abrackern, weil wir uns nicht wagen, ans Licht zu kommen, weil im Licht werden wir verurteilt, anstatt unsere Last getragen und unsere Sünde zugedeckt mit Liebe. Meine lieben Freunde, ich träume von einer Gemeinde, die die Sünden der anderen zudeckt. Ich träume von einer Gemeinde, wo einer die Lasten des anderen tragt. Ich träume von einer Gemeinde, wo nicht mit dem Finger gezeigt wird, sondern wo gesagt wird, ich trage dir mal deine Last. Lass mich das Gesetz Christi für dich erfüllen. Ich hatte diesen Mann auf meiner Couch und ich sagte zu diesem Mann, ich sagte, hör zu, vergiss deinen Dienst, vergiss alles, jetzt ist nichts mehr wichtig, nur du bist wichtig. Ich habe gesagt, ich zahle dir ein vollzeitliches Monatsgehalt aus meiner eigenen Tasche, womit du leben kannst, nur um dein Leben wieder herzustellen. Einfach um dich wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Er war so kaputt, so verletzt, er konnte das nicht annehmen. Heute ist er im Nirgendwo verschwunden. Einfach Ehe geschieden, Ehe kaputt. Ein Mann Gottes, der Zehntausende, Hunderttausende Menschen außergewöhnlich gesegnet hast, versunken im Chaos. Und er weiß, in dem Augenblick, wo er sein Telefon angreift und mich anruft, lasse ich alles liegen und stehen. Alles in dem Augenblick. Fliege um die halbe Welt, um ihn wieder herzustellen. Denn das ist die wahre Gemeinde. Die wahre Gemeinde, die zeigt nicht mit dem Finger, wenn der Bruder von der Sünde übereilt wird, sondern die tragt die Last des anderen. Und im Geist der Sanftmut stellt sie wieder her. Und nicht steht sie da mit dem Finger zeigen und sagen, wie konntest du nur? Amen. Wo bist du, wenn dich die Gnade Gottes morgen nicht trägt? Wo wärst du heute, wenn es nicht um Jesus und seinen genialen neuen Bund ginge? Wo wärst du heute? Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Und es ist Zeit, dass wir in die Zukunft unserer Freunde glauben und nicht auf die Vergangenheit unserer Freunde zeigen. Und diese Gemeinde, die kann nur Jesus bauen. Diese Gemeinde kann kein Mensch herzaubern. Kein Mensch dieser Welt, egal wie gesalbt er ist, egal wie großartig er ist, egal wie stark er ist, kann diese Gemeinde in die Welt setzen. Aber Jesus ist der, der uns versprochen hat, sie zu bauen. Und meine Zuversicht ist in ihm, der gesagt hat, ich baue meine wahre Gemeinde. Und meine wahre Gemeinde hat Allelon in der DNA. Liebt einander, achtet einander, vergebt einander, richtet nicht einander, tragt die Last des anderen. Und da gibt es noch viele andere Dutzende Bibelstellen. Und ich hoffe, dass durch diesen Nachmittag in eurem Herzen ein Schrei entsteht. Jesus, ich will Teil der wahren Gemeinde sein. Jesus, ich will Allelon leben. Jesus, ich will nicht mehr in einen Gottesdienst kommen und in eine Gemeinde gehen, weil ich Konsumist bin. Ich will nicht länger Teil einer Gemeinde sein, wo ich hingehe, um zu konsumieren. Ich, mich, meiner, mich, was kann ich kriegen? Der Prediger predigt nicht gut genug, ich suche mir den Nächsten. Ich gehe in die andere Gemeinde, denn dort ist der Zehnte nur 9%. Dass wir aufhören, dieses Konsumisten-Christenleben zu leben und sagen, ich lebe Allelon. Ich lege mein Leben nieder für meinen Bruder, für meine Schwester. Ich bin bereit, mich selbst dahin zu geben, für den Jesus sich dahin gegeben hat. Und wenn wir dieses beginnen zu leben und im Herzen zu ergreifen, dass es ja um etwas viel Größeres geht. Es geht darum, Teil einer herrlichen Gemeinde zu sein, ohne Flecken und ohne Runzel. Wisst ihr, ich liebe, wie diese Chelsea hier auf der Bühne steht mit ihrer zerrissenen Jeans. Ich finde das so genial. Ich würde mir in meinem Leben nie eine zerrissene Jeans anziehen, zumindest vom heutigen Standpunkt. Man weiß ja nicht, was ich noch alles mache in der Zukunft. Aber ich denke mir, so viel Stoff fehlt und man bezahlt noch mehr dazu. Das ist ja eigentlich, die müsste ja um den halben Preis sein, diese Jeans. Da fehlen ja so große Teile. Aber die verlangen mehr für weniger. Aber ich liebe es. Ich sah heute auf sie, ich sah auf ihre Jeans. Ich dachte mir, das ist genial. Das ist Allelon. Richtet einander nicht, liebt einander, akzeptiert einander, nehmt einander an. Lassen wir uns doch sein, so wie wir sind. Lasst den Kreativen kreativ sein, lasst den Unkreativen unkreativ sein, lasst den Zerrissenen zerrissen sein. Lassen wir doch einander so sein, wie Gott uns gemacht hat, einzigartig. Wenn wir mal aufhören, Einheit nicht so zu verwechseln, dass wir glauben, wenn wir alle ganz genau sind, dann sind wir eins. Wisst ihr, ganz vor vielen Jahren, da war ich in England bei einer Pastorenkonferenz. Ich weiß, ich habe die Zeit ein bisschen überzogen, aber ich gebe dann ein bisschen länger Pause. Macht euch keinen Stress. Vor vielen Jahren, als Dolly geklont wurde, könnt ihr euch erinnern? Dolly, das Schaf, das erste geklonte Schaf. Und genau zu dieser Zeit war ich bei einer Pastorenkonferenz auf England. Und die Debatte, jeder Pastor, der am Rednerpult war, hat gegen das Klonen gepredigt. Ah, Zeit der Endzeit, ah, jetzt kommt der Antichrist, ah, Menschen schaffen jetzt Leben. Die haben nur über dieses, das war ja auch in England, das wurde auch in England geklont. Und dann wurde ich um die Meinung gefragt und dann habe ich Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ihr Pastoren klont seit Jahrzehnten und beschwert euch auf, dass jetzt ein Schaf geklont wird? Niemand hat so viel Schafe geklont wie ihr Hirten hier. Ein Christ muss genauso sein wie der Pastor. Der betet so, der redet so, der denkt so, der kleidet sich so, der benimmt sich so. Jahrzehntelang haben wir geklont und dann beschweren wir uns, weil irgendein Wissenschaftler ein Schaf klont. Und ich habe gesagt, ihr seid diejenigen, die Schafe geklont haben, längst bevor dieser Wissenschaftler ein Schaf geklont hat. Die Gemeinde, die wahre Gemeinde, Jesus Christus, da ist Einheit, das bedeutet, jedes Glied darf seinen Platz einnehmen und darf sich ausdrücken zum Wohl des Gesamten. Und braucht nicht so sein, wie alle sein. Paulus lehrt doch so klipp und klar. Es ist doch so simpel. Ja, du darfst auch so sein. Zwar ein bisschen extrem, aber trotzdem darfst du. Meine lieben Freunde, ich gebe euch Pause und dann kommen wir zurück, statt um 19.30 Uhr um 19.40 Uhr, okay? Herr Jesus, wir danken dir. Herr Jesus, wir vertrauen dir. Du baust deine Gemeinde. Und Herr, unser Vertrauen ist in dir, ist in niemand sonst, außer in dir. Du baust deine Gemeinde. Du fügst sie zusammen. Herr, und ich bitte dich, dass durch diese Botschaft ein Schrei wachgerüttelt wird im Herzen deines Volkes, dass deine Diener schreien, ich will wahre Gemeinde sein und leben. Herr, dass du deine Gemeinde aufwächst von selbstsüchtigen, egozentrierten, eigenes Empire bauen, denken und dass du deine Gemeinde zu dem Punkt bringst, wo sie so geliebt werden von dir und dann diese Liebe auch weitergeben und weitertragen. Herr, wir sagen, wir wollen Teil deiner wahren Gemeinde sein. Nimm dir mal einen Augenblick Zeit, geh in dein Herz hinein. Und wenn das ein Schrei ist in deinem eigenen Herzen, dass du sagst, Herr, ja, ich will auch Teil deiner wahren Gemeinde sein. Da sind Menschen hier, ich empfinde einfach gerade zur Zeit, da sind eine ganze Anzahl Menschen hier, die verletzt wurden. Ihr seid so verletzt und ihr tragt diese Verletzungen mit euch mit herum. Ihr seid von der Gemeinde, die euch hätte lieben und aufbauen sollen, seid ihr verletzt worden. Und jetzt haben viele von euch sich das Herz verschlossen. Und daher möchte ich euch sagen, wage dich doch wieder zu lieben. Wage dich doch wieder zu lieben. Ich sehe, dass viele Menschen hier sind, die haben Mauern um ihr Herz gebaut, um sich selbst zu schützen. Du willst diese Verletzungen nicht mehr nochmals erleben. Viele haben reagiert auf das, was sie erlebt haben, aber der Herr möchte dir heute Nachmittag sagen, reiß diese Mauern doch einfach nieder und erlaube mich, dass ich dich zusammenfüge mit den lebendigen Steinen, damit du Gemeinde erleben und leben kannst. Wenn in dir ein Herzensschrei ist, nach wahrer Gemeinde, nach wirklich gelebten Allelon, dann drück das jetzt einfach mit eigenen Worten dem Herrn aus. Sprech nicht ein Gebet, das ich dir vorbeten werde, denn das tue ich nicht, sondern in deinem eigenen Herzen, drück einfach aus. Sag einfach dem Herrn, was du willst, was du dich sehnst, was Gemeinde betrifft. Drück es ihm einfach aus. Ich sehe, da sind Menschen hier, die haben sich abgekapselt, völlig abgekapselt. Und der Herr hat andere Menschen für dich bereitgestellt, die die Heilung in dein Herz bringen, aber du bist verschlossen. Du bist verschlossen, weil du dich abgekapselt hast, um nicht wieder verletzt zu werden. Aber der Herr möchte dir sagen, ich habe Geschwister bereits bereitgestellt, die dir diese Liebe und Heilung bringen werden. Und wo du das erleben kannst, wonach dein Herz sich sehnt. Jesus, wir wollen Teil deiner Gemeinde sein. Jesus, wir wollen Allelon leben. Jesus, wir wollen einander lieben, einander achten, einander scheren, schätzen, einander ehren. Jesus, wir wollen das. Wir wollen das. Vater, du siehst jedes offene Herz, du siehst jedes Herz, das Sehnsucht hat nach dem gelebten Christenleben. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du dein Werk jetzt weiterführst. Jesus, du baust die Gemeinde, darauf verlassen wir uns. Danke, Heiliger Geist. Amen. Holt euch die Sandwiches, inzwischen ist es 7:45, also kommen wir um 3:15. Viertel vor acht kommen wir wieder zurück. Mahlzeit.